Der französische Autor Jean-Patrick Manchette starb 1995 im Alter von 52 Jahren. Manchette gilt als Begründer des neuen sozialkritischen französischen Kriminalromans, des sogenannten Neopolar. Anknüpfend an die Erzähltechniken der amerikanischen Autoren Raymond Chandler und Dashiell Hammett entwickelte Manchette eine europäische Variante des Hardboiled-Krimis. Die Romane Nada von Claude Chabrol verfilmt und Quedos knüppeldick mit Alain Delon in der Hauptrolle wurden Kinoerfolge. Unser Hörspiel entstand nach Kriminalromanen Tödliche Luftschlösser. Julie bekommt nach einer psychiatrischen Behandlung einen Job als Kindermädchen. Sie soll sich um den Neffen eines Mannes kümmern, der nach dem Tod seines Bruders ein Millionenerbe als Vormund verwaltet. Das Kind entpuppt sich als kleiner Tyrann. Gleich beim ersten gemeinsamen Ausflug werden die beiden entführt. Der Mann, den ich töten soll. Ein Päderast, der den Sohn eines Industriellen verführt hat. Als sein Opfer die Tür hinter sich schloss, stieß ihm Thompson ein starres Sägeblatt, das mit einem kreisrunden Stichblatt versehen war, ins Herz. Während das Stichblatt das hervorschießende Blut zurückhielt, bewegte Thompson den Griff kräftig hin und her. Die Säge zerschneidet das Herz in zwei oder mehr Teile. Das Opfer fiel tot vornüber. Thompson verließ das Zimmer. Niemand hatte ihn hereingehen sehen, niemand sah ihn herauskommen. 2 Uhr nachts. Seit einer halben Stunde waren Thompsons Magenkrämpfe fast unerträglich geworden. Es wurde jedes Mal schlimmer. Der Killer beschloss, den Beruf aufzugeben. Bald. Um 11 hatte er eine Verabredung in Paris. Tödliche Luftschlösser von Jean-Patrick Manchette. Aus dem Französischen von Stefan Linster. Ich stand am Fenster und sah auf den Vorplatz der Klinik hinaus, als ein schwarzer Lincoln Continental mit getönten Scheiben anrollte. Das musste er sein. Der Chauffeur, ein rundlicher Mann, etwa 45 in blauer Livree, stieg aus und öffnete die hintere Wagentür. Ein Typ gleichen Alters kam heraus. Er trug einen Schickimicki-Anzug, weit ausgestellte Hosen und eine Safarijacke aus silbrigem Seidensamt. Sein kurzes, hellrotes Haar war sehr fein, sein längliches, intelligentes Gesicht mit Sommersprossen übersät. Seine Augen waren seegrün. Er sah aus wie ein Mutant aus einer Fernsehserie. Der Wagen war wie ein Schiff, alles Leder und Mahagoni. In die Rückenlehne der Vordersitze waren Fächer eingebaut. Öffnen Sie sie ruhig. Schauen Sie. So. Eine Bar, ein Funktelefon, ein winziger Fernsehschirm, ein Diktiergerät. Beeindruckend. Ein weiteres Fach. Darin ein Revolver. Ein Colt? Ein Arminius. Eine deutsche Waffe. Die ist nur zu meiner Verteidigung. Ja, tut mir leid, ich bin kein Verbrecherkönig. Nein, Sie sind ein Seifenkönig. Ich bin nicht so, wie Sie es sich vorgestellt haben, nicht wahr? Bestimmt nicht. Ich hatte einen höflichen alten Herrn vor Augen. Das liegt an meinem Ruf als Menschenfreund. Alle Welt hält mich für einen verkalkten alten Knacker. Möchten Sie ein Gläschen trinken? Das ist mir untersagt. Oh, scheiß drauf. Dede, wollen Sie auch ein Glas? Der Chauffeur trank seinen Whisky, während er den Wagen bei 140 Sachen auf der linken Spur der Straße hielt. Was denken Sie über mich? Haben Sie gerade das Gefühl, ein Märchen zu erleben? Ich glaube nicht an Märchen. Gut. Was dann? Sie sind der Seifen-, Öl- und Waschmittelkönig. Sie sind sehr reich und ein Philanthrop. Also jetzt übertreiben wir es mal nicht. Sie tun Gutes. Sehr wahrscheinlich versuchen Sie, ein Gefühl von unrechtmäßiger Macht zu kompensieren. Denn Ihr Vermögen haben Sie nicht durch Arbeit erworben. Nur der Tod Ihres Bruders und seiner Frau hat Sie in dessen Besitz gebracht. Sie dürften ein starkes Schuldgefühl entwickelt haben, falls Sie sich diesen Tod herbeigewünscht haben sollten. Kompliment. Sind das die Dinge, die man Ihnen in der Irrenanstalt beibringt? Es war keine Irrenanstalt, sondern eine offene Einrichtung. Ich konnte sie verlassen, wann immer ich wollte. Aber Sie blieben dort 5 Jahre. Warum? Sie haben meine Akte studiert. Sie wissen warum. Wir überquerten die Seine und fuhren durch Neuilly. In der Rue de Longchamp bog der Lincoln vor einem Gebäude ein, dessen Fassade mit einem Fresko aus Kunststoff verziert war. Die Tore glitten automatisch auf. Wir fuhren in ein unterirdisches Parkgeschoss, in dem zwei VW-Busse, ein Citroën DS21 und ein Porsche standen. Voilà, wir sind zu Hause. Der Chauffeur stieg aus und öffnete Hartog die Wagentür. Julie kletterte auf der anderen Seite heraus. Zwischen dem DS und einem der Kleinbusse tauchte plötzlich eine breitschultrige Gestalt in einem weißen Regenmantel auf. Mistkerl, Drecksau! Der Chauffeur stürzte sich mit erhobenen Fäusten auf den Mann. Der schlug ihm voll in den Magen, sodass er zu Boden ging. Hartog wollte wieder zurück in den Lincoln steigen. Aber der Angreifer holte ihn ein und knallte ihm die Wagentür ins Kreuz. Dann packte ihn der Mann am Kragen, zerrte ihn aus dem Wagen und schleuderte ihn zu Boden. Hören Sie auf! Der Schläger schenkte mir keine Beachtung. Er holte aus und rammte Hartog seinen Fuß in die Rippen. Ich stieg zurück in den Wagen und öffnete das Revolverfach. Durch die offene Tür richtete ich die Waffe drohend auf Monsieur Regenmantel. Hören Sie sofort auf oder ich töte Sie! Der Typ sah mich an. Er hatte ein plattes Gesicht, eine Boxernase, große, ganz hellgraue Augen. Seine Haare begannen sich zu lichten. Gelbe Strähnen hingen herunter. Er ist nicht mal entsichert. Er verpasste der Pistole einen Schlag. Sie segelte zu Boden. Der Typ zuckte die Achseln und machte sich davon. Die Tore schlossen sich automatisch hinter ihm. Rufen Sie einen Arzt. Die Polizei. Nein, nicht die Polizei, nur meinen Arzt. Ich danke Ihnen sehr, meine Kleine. Seien Sie so nett und räumen Sie den Revolver weg. Wie schrecklich ist das alles? Sie werden noch ganz andere Sachen erleben. Während der Arzt sich um Hartog kümmerte, zeigte mir der Chauffeur das Haus. Im Erdgeschoss und im ersten Stock Büros mit flauschigen Teppichböden und Teakholzmöbeln, an den Wänden Mondrians. Die zweite Etage, die Gemächer vom Chef, für den Verkehr gesperrt, außer wenn er sie einlädt. Hier werden Sie wohnen. Die letzte Etage ist dem Rotzbengel vorbehalten. Dem kleinen Peter? Ja, dem Rotzbengel. Kommen Sie, sehen Sie sich Ihr Zimmer an. Kommen Sie. Viel leerer Raum. Ein großes Fenster zur Rue de Longchamp, ein Pollock an der Wand, Stuhl, Tisch, Bett, ein paar Flaschen im Regal. Ich heiße Dédé und Sie? Julie. Julie Ballanger. Möchten Sie was trinken? Gern. Tja, der Chef lässt sich nicht lumpen. Ein prima Typ. Was das Äußere betrifft, sind Sie wirklich besser gebaut als die alte Polio. Bitte wer? Das vorherige Kindermädchen. Völlig verkorkst von den Hüften abwärts und über 50 und saublöd. Und was ist Ihre Macke? Ich verstehe nicht. Ja, was stimmt bei Ihnen nicht? Ich bin geheilt. Ja, von wegen. Der Chef, der stellt doch nur Bekloppte ein. Tut wie ein Irrer Gutes, baut Fabriken für Behinderte und so. Und hier im Haus die gleiche Leier. Die Köchin ist Epileptikerin, der Gärtner hat nur einen Arm, die Privatsekretärin ist blind und der Diener leidet an Koordinationsstörungen. Na, und du? Und selbst? Ich war Fallschirmjäger, bin auf eine Mine gesprungen, kann nicht mehr richtig laufen. Und der Schläger von eben? Ja, das ist was anderes. War ein Freund vom Chef früher. Da war Hartog ein Nichts und total abgebrannt. Machte irgendwas im Baugeschäft, Architekt und so. Ging dann mit diesem Blödmann zusammen, für einen Test. Was heißt zusammen? Ach, nichts Sexuelles. Die zwei haben einfach zusammengearbeitet. Hatten ein Architekturbüro. Na, und das lief nicht. Na, und dann rums knöpft sich Hartogs Bruder mit seinem Flugzeug eine Palme vor. Er und seine Frau hatten die ganze Kohle. Und auf einmal steht Hartog als Vormund des Bengels und Herr über die ganze Kohle da. Er hat diesem Blödmann Fuentes einfach hängen lassen. Und das hat er ihm nie verziehen. Und jetzt kommt er eben von Zeit zu Zeit her, um ihm die Fresse zu polieren. Von Zeit zu Zeit? Ist ja toll. Ich kippte meinen Scotch. Ich zitterte. Nervös? Als Dédé gegangen war, richtete ich mich ein. Die Wandschränke waren viel zu groß für meine wenigen Habseligkeiten. Doch als ich sie öffnete, sah ich, dass sie bereits halb voll waren. Lauter neue Klamotten und alle in meiner Größe. Im Badezimmer vor dem großen Spiegel probierte sie einige der neuen Kleidungsstücke an, die ihr gefielen. Betrachtete sich auch nackt und mochte nicht, was sie sah. Zu knabenhaft, so kräftig wie ein Pferd. Die Brüste zu flach, die Schultern zu muskulös, die Hüften zu schmal und die Taille nicht schlank genug. Zeit für eine Tofranil. Sie Sie machen sich wahrscheinlich Ihre Gedanken und möchten wissen, warum dieser Schläger von eben mir zwei gebrochene Rippen beschert hat. Nein, die Dea hat es mir erklärt. Aha. Fuentes ist verbittert. Aber ich zögere immer noch, ihm die Polizei auf die Fersen zu hetzen. Was ist? Sie klappern ja mit den Zähnen. Ich bin gewissermaßen allergisch gegen das Wort... Verzeihung. Gegen das Wort Polizei. Ein Trauma? Als ich 6 Jahre alt war, hat mich die Bäuerin, bei der ich in Obhut war, 1 Stunde lang in der Polizeidienststelle der Departementhauptstadt einsperren lassen, um mir eine heilsame Furcht vor der Staatsmacht einzuflößen. Das ist das Einzige, was ich mit Alfred Hitchcock teile. Nun, Feindschaft ist doch etwas sehr Intimes. Das überlässt man nicht den Bullen. Das regelt man selbst. Eines Tages wird sich die Gelegenheit bieten und dann werde ich für Fuentes höchstpersönlich das Maul stopfen. Nun ja. Ich werde Ihnen jetzt Peter vorstellen. Die Köchin hat ihm bereits sein Abendessen verabreicht. Sie können versuchen, ihn ins Bett zu bringen. Guten Abend, Peter. Ich bin Julie. Der Aberhartog musterte sie kurz, dann wandte er sich wieder dem Fernsehgerät zu. 6 oder 7 Jahre alt, fett und schlaff, aber genauso rothaarig und sommersprossig wie sein Onkel. Legen Sie einfach los. Er weiß, dass Sie Marceline ablösen. Jetzt aber ab in die Haier. Julie ging auf den Jungen im roten Frottee-Schlafanzug zu, nahm seine Hand, die er ihr heftig entzog, nahm sie wieder und zog ihn hoch. Nun komm schon! Peter machte sich schwer. Ich zog ihn am Arm und schleifte ihn durch das Zimmer hinter mir her. Mit seiner freien Hand hob der Junge nebenbei einen Holzhund auf, richtete sich auf und schmetterte das Spielzeug auf Julies Nasenrücken. Au! Ach. Die Augen der jungen Frau füllten sich sofort mit Tränen. Sie ließ das Kind los und hielt sich mit beiden Händen die Nase. Plötzlich riss der Junge mich an sich und fing an, meine Hüfte zu küssen. Dann meine Hand. Sagte aber kein Wort. Ist ja schon gut. In diesem Haus voller Beknackter kam es mir wie ein Wunder vor, dass der Junge keine Schwimmfüße hatte. Du hast mir wehgetan. Wirklich wehgetan. Aber ich will jetzt deine Freundin sein. Morgen lernen wir uns richtig kennen. Doch jetzt ist es Zeit, dass kleine Jungs in die Haier gehen. Einverstanden? Und mein Fernseher? Oh, zum Teufel mit deinem Fernseher. Du musst schlafen. Mit dem Fernseher ist Schluss. Peter stürzte zu dem Holzhund und warf ihn in das Gerät. Die Bildröhre implodierte. Zersplittertes Glas, Transistoren, Schrott und Plastikteile prasselten umher. Ich verpasste ihm eine saftige Ohrfeige. Peter wurde gegen die Wand geschleudert, prallte zurück und kam in einer Art Hab-Acht-Stellung zum Stehen. Nun gut, ich habe dich geschlagen, du hast mich geschlagen. Morgen fangen wir wieder bei Null an. Einverstanden? Einverstanden, einverstanden, einverstanden. Hör auf, mich zu fragen, ob ich einverstanden bin. Hartog, der völlig ungerührt schien, legte Julie eine Hand auf die Schulter. Kommen Sie essen. Mein Gott. 6.35 Uhr. Habe ich Sie gefaggt? Ja. Seien Sie so freundlich und kommen Sie runter in mein Büro. Erdgeschoss. Tür K. Es gibt Kaffee. Gut. Sie haben 10 Minuten. Ich quälte mich aus den Laken. Ich hatte einen fürchterlichen Kater. Ich wankte ins Bad, putzte mir die Zähne, schminkte mich auf die Schnelle und schluckte 2 Tofranil. Keine Zeit für eine Dusche. Zurück im Zimmer sah sie ihre kleine Schreibmaschine, eine Hermes-Baby, aufgeklappt auf dem Tisch. Ein Blatt war eingespannt. Neuilly, 5. Juni, Monsieur le Docteur Rosenfeld, Château des Bourges. Doktor, mir wird klar, dass ich versucht habe zu zögern, denn... Was muss ich besoffen gewesen sein? Der Rotschopf saß hinter einem weißen, mit Papieren übersäten Tisch. In Hosen, aber barfuß und mit nacktem Oberkörper. Von der Gürtellinie bis zur Brust war er bandagiert. Sie waren betrunken gestern Abend? Schon möglich. Ich erinnere mich an nichts mehr. Alkohol und Tranquilizer, was? Sollte nicht zur Gewohnheit werden. Nicht während der Arbeit. War nicht während der Arbeit. Okay. Schenken Sie mal den Kaffee an, meine Kleine. Können Sie Städtebaupläne lesen? Nein, haben Sie mich um 6:30 in der Früh geweckt, um mir Ihre Skizzen zu zeigen. Kleine Rebellin. Ich weiß alles über Sie. Taschendiebin, Pyromanin. Kompliment. Natürlich. Steht ja alles in meiner Akte. Ihr Armen, ihr seid einfach zu blöd. Kann ja schließlich nicht jeder erben. Ich mache wenigstens was aus meinem Erbe. Ein Werk. Moneten. Moneten und kleine Skizzen. Er zog eine Mappe vom Schreibtisch, schüttelte sie und ließ einen Schwarm großformatiger Fotografien herausflattern. Häuser, mehrstöckige Gebäude, Brücken. Gefällt Ihnen mein Werk? Das hier gefällt mir. Auf der Kuppe eines Berges eine beinahe anarchische Anhäufung niedriger Gebäude. Es sah aus wie aus Ruinen verschiedenster Epochen zusammengesetzt. Ein Labyrinth. Zwischen den Mauern und Schieferdächern spannten sich alberne Stegbrücken, ragten Zuckerhüte von höchstens 3 oder 4 Metern auf und überall wuchernde Pflanzen in Innenhöfen, Winkeln, an Dachrändern. Sie haben auch so Ihre bekloppte Seite. Das ist doch von Ihnen, nicht wahr? Ja, es ist meine Verrücktheit, mein Lustschlösschen. Sie wissen doch, ein Ort der Launen und des Vergnügens, eine Art Adlerhaus. Dort erhole ich mich besser als in einem Trappistenkloster. Er warf das Foto auf den Schreibtisch und wandte sich ab. Das Bild glitt über den Tisch und fiel mir unbeachtet in den Schoß. Ich werde 3 Tage weg sein. Um 8 nehme ich den Flieger nach München. Wenn Sie Geld brauchen, wenden Sie sich an meine Sekretärin. Und nun gehen Sie zu Peter. Du hast dich verspätet. Dein Onkel ist verreist. Ich musste ihm auf Wiedersehen sagen. Mich kommt er nie besuchen. Weil er sehr viel zu tun hat. Nein, weil er mich nicht liebt. Ach, Unsinn. Hast du Lust, nach dem Frühstück mit mir in den Park zu gehen? Es klopfte an der Tür. Ein pausbäckiger Hühne brachte ein Paket. Ich wurde nervös, ich kannte den Mann nicht. Ich bringe dir einen neuen Fernsehapparat. Soll ich ihn gleich anschließen? Na siehst du, dein Onkel liebt dich doch. Das ist seine Art, dir auf Wiedersehen zu sagen. Alles, was ich kaputt mache, bekomme ich ersetzt. Was ist jetzt? Hast du Lust, mit mir in den Jardin du Luxembourg zu gehen? Nein. Na los, tu, was ich dir sage, zieh dich an. Stimmt es, was Marceline gesagt hat, dass du im Irrenhaus warst? Julie drehte sich um und verließ das Zimmer. Ich fick euch alle! Sie schluckte 4 Tofranil mit 15 Zentilitern Scotch. Wie zum Trost betrachtete sie das Foto aus Hartogs Büro, das sie immer noch in der Hand hielt. Was für ein schönes Bild. Ein Labyrinth. Ein Haus, in dem man sich verlieren konnte. Auf der Rückseite stand Maurischer Turm Canton d'Olierg, Massif Central. Die junge Frau stopfte das Foto in ihre Tasche. Sie klapperte mit den Zähnen. Die unvermeidliche Adaptionskrise. Durchatmen, sich entspannen, Dr. Rosenfeld ein paar Zeilen schreiben. Julie suchte mit Blicken nach ihrer Hermes-Baby. Verstehe ich nicht. Die war doch vorhin noch hier. Einfach unmöglich, sich zu erinnern, wo sie die wohl hingetan haben konnte. Ach, zum Teufel. Spazieren gehen. Peter, ich setz mich da auf die Bank, hörst du? Ihm war das völlig Schnuppe. Er saß mit mürrischem Gesicht auf einem Holzlöwen und drehte gelangweilt seine Runden. Ein Typ kam auf mich zu. In der Hand eine zusammengefaltete Zeitung. Hey, Sie. Sie schreien besser nicht. Schauen Sie her. Der junge Mann, der sich da über Julie beugte, sah aus wie ein ewiger Student. Er schlug die zusammengefaltete Zeitung in seiner Rechten etwas auseinander und ließ eine Halbautomatik sehen. Das ist doch ein Spielzeug. Glauben Sie das bloß nicht. Wir kommen den Bengel holen. Wenn Sie Scheiß bauen, sind Sie tot. Sobald die Karussellfahrt zu Ende ist, holen Sie den Jungen. Wir lassen Sie nachher mit einem Brief wieder frei. Hartog wird zahlen, wir geben den Bengel zurück und alle sind glücklich. Sie fanden sich in einem blauen Renault 16 wieder. Der ewige Student, der Bibi hieß, saß mit Peter hinten. Julie vorne beim Fahrer. Und dann sprang in letzter Sekunde noch ein blonder, pausbackiger Hühne hinein. Sie? Sie verdammter Scheißkerl! Es war der Mann, der morgens den neuen Fernsehapparat gebracht hatte. Thompson saß auf der Treppe vor der kleinen Hütte auf dem Schoß ein Repetiergewehr der Marke Sauer und horchte auf das Motorengeräusch. Er überblickte das abgeschiedene Tal. Wo ist Fürentes? Wer ist Fürentes? Das ist so eine fixe Idee von ihr. Sie hätte gern, dass wir von einem gewissen Fürentes geschickt wurden. Setzen Sie sich. Ich habe Kaffee gemacht. Der Kleine kann Wasser trinken. Es war die Rede davon, mich mit einem Brief wieder freizulassen. Das war etwas vereinfacht. Sie werden noch warten müssen. Wie lange? Wir werden sehen. Sie sind mir schöne Scheißkerle. Halt's Maul. Regen wir uns doch nicht auf. Diese junge Frau hat nicht ganz Unrecht. Aber wer kann sich schon brüsten, kein Scheißkerl zu sein? Die Versager? Nicht einmal die. Julie schüttete ihm ihren kornheißen Kaffee ins Gesicht und hechtete zur Tür. Peter rannte hinter ihr her. Der blonde Hühne erwischte Julie mit einer linken am Kinn und sie fiel hin. Peter begann zu brüllen. Ohne vom Tisch aufzustehen, packte Thompson ihn an den Haaren. Unterdessen hatten Bibi und der Fahrer meine Arme ergriffen, hielten sie fest und rissen sie nahezu auseinander. Der blonde Hühne, er hieß Coco, versetzte mir einen Faustschlag in den Magen. Julie wand sich vor Schmerz. Verpasst ihr kein Andenken. Es darf auf keinen Fall Spuren von Gewaltanwendung geben. Sie muss es aber trotzdem kapieren. Allerdings. Schauen Sie her, Mademoiselle. Thompson zog Peter an den Haaren hoch und hielt ihn in der Luft. Haben Sie kapiert? Hören Sie auf! Ich flehe Sie an! Haben Sie kapiert? Ich habe kapiert! Thompson stellte Peter wieder auf den Boden, ließ ihn aber noch nicht los. Ich kann auch ganz anders. Sie sollten von jetzt an brav sein. Wir werden brav sein, Sie verdammter Schweinehund. Nines, der Fahrer, kochte das Essen. Danach legte ich mich mit Peter auf eines der Betten. Thompson hatte sich auf einer Liege ausgestreckt, das Repetiergewehr neben sich. Die anderen waren draußen. Der Typ hatte die Hände über seinen Magen gefaltet und starrte zur Decke. Immer wieder musste er leise aufstoßen. Vielleicht ein Magengeschwür. Er hat auch keinen Wein zum Essen getrunken wie wir anderen, nur Wasser. Und vor der Mahlzeit 2 schwarze Kapseln geschluckt. Als du deinen Kaffee über ihn geschüttet hast, wolltest du da ohne mich oder mit mir weglaufen? Ich weiß nicht. Ich hab dich lieber als Marceline. Worauf warten wir eigentlich? Richtig, stimmt. Ich muss sie ja noch einen Brief unterschreiben lassen. Kommen Sie her. Aus einer alten Aktentasche zog er einen Brief und gab ihn ihr zu lesen. Er war an Hartog adressiert. Peter ist bei mir. Ich habe die Nase gestrichen, voll von all den Demütigungen, die sie mir zugefügt haben. Sie und ihresgleichen. Tod den Bullen, Tod den Reichen. Ich habe das Recht, genau wie sie, mein Leben zu genießen. Ich will Geld. Falls sie die Polizei verständigen, werde ich Peter mit einem Strick aufhängen oder aber seinen kleinen Körper mit meinem Messer aufschlitzen. Folgen Sie also meinen Anweisungen, halten Sie den Mund und warten Sie auf meinen nächsten Brief. Sie haben das auf meiner Hermes getippt, die dieses andere Riesenarschloch mir heute Morgen gestohlen hat. Ja, so wirkt es perfekter. Ich unterschrieb. Die Gangster hatten ein kleines Transistorradio, aber in den Nachrichten am Mittag und auch am Abend wurden sie mit keinem Wort erwähnt. Auch nicht am nächsten Morgen. Peter war in der Nacht erschöpft eingeschlafen, aber ich hatte kein Auge zugetan. Die fehlenden Tranquilizer machten sich bemerkbar. Und ich bin sicher, Thompson hatte auch nicht geschlafen. Die anderen hatten draußen Wache geschoben und in dem Renault gepennt. Beim Mittagessen lief wieder das Radio. Und endlich. Den 7-jährigen Peter Hartog, Neffe des Industriellen Gérard Hartog. Beide Personen gelten als vermisst. Die mit der Ermittlung betrauten Polizeibeamten schließen die Möglichkeit einer Entführung nicht aus. Das Kindermädchen hat gerade einen längeren Aufenthalt in einer psychiatrischen Anstalt hinter sich. Vermutungen seitens... Und so weiter und so fort. Thompson schaltete das Radio aus. Essen wir zu Ende. Er schenkte mir Wein ein und lächelte schwach. Plötzlich wurde ihm übel. Die Hand auf den Mund gepresst, hastete er zur Toilettenecke. Als er zurückkam, war sein Gesicht schweißnass und käsebleich. Ich kippte mein Glas Wein hinunter. Noch im selben Augenblick wusste ich, dass man mir irgendetwas hineingetan hatte. Es schmeckte bitter. Ein Beruhigungsmittel. Seien Sie unbesorgt. Sie werden schläfrig sein, das ist alles. Solange Sie noch munter sind, werden Sie ein paar Zeilen schreiben. Oh, verrückt. Wie das einen entspannt. Schnell, schreiben Sie. Er führte mir die Hand und ich schrieb. Aus den Augenwinkeln sah ich, dass Peter auf dem Tisch zusammengesunken war. Was haben Sie mit Peter gemacht? Er schläft. Schreiben Sie. Ich habe es satt. Ich kann nicht mehr. Ich habe es satt. Ich kann nicht mehr. Gut. Julie hatte Druck auf den Ohren. Sie klammerte sich an den Tisch. Man hob sie hoch, man trug sie hinaus. Die vier Männer legten Julie und Peter in den Kofferraum des R16 und schlossen ihn ab. Auf dem Rücken liegend starrte Julie apathisch nach oben und hörte, was die Männer redeten. Sind Sie sicher, dass die zwei bewusstlos sind? Das hätte den stärksten Ochsen umgehauen. Die Kleine hat aber doch ständig einen Haufen Pillen genommen. Die ist vielleicht schon immun dagegen. Sie schläft, keine Sorge. Setz mich hier ab. Ich treffe euch am Nachmittag im Person du Roi. Ab 16 Uhr sitze ich an der Bar. Als der Wagen das nächste Mal hielt, hatte er sein Ziel erreicht. Julie hörte Peter neben sich atmen. Ihr Rücken tat weh, sie lag auf eingerollten Stricken. So, hier ist es. Wer macht es? Na, wir drei zusammen, was für eine Frage. Da muss ich gleich brechen. Ein Kind. Ich auch. Nenes, mach du's doch, wenn du dabei nicht kotzen musst. Wir würfeln. Auf die Schnelle. Die erste Eins, die fällt, okay? Das ist fair. Fünf. Wer ist dran? Gib her. Eins. Das ist nicht fair. Coco hat noch nicht gewürfelt. Abgemacht ist abgemacht. Mein Bruder und ich werden jetzt ein paar Schritte weiter eine Kippe rauchen. Die beiden Männer entfernten sich. Bibi ging zum Wagen und öffnete den Kofferraum. Ich hielt die Augen geschlossen. Selbst durch die Lider schmerzte die Sonne. Bibi schubste sie wie einen Sack zur Seite, um die Stricke unter ihr herauszuholen. Es waren zwei. Er knüpfte an einem Ende jedes Seils eine Schlinge. Dann ging er zu einem dicken Felsbrocken direkt neben einer Birke. Hey! Helf mir doch wenigstens, das Mädchen auf den Felsen zu schaffen! Von wegen! Es dauerte. Aber dann hatte er es geschafft. Die ohnmächtige Frau war auf dem Felsen, wo Bibi ihr die Schlinge um den Hals legen würde. Er bückte sich, um Julie aufzurichten. In diesem Augenblick bewegte Julie die rechte Hand. Ich tastete kurz über seine Brust, griff mir den Colt aus der Innentasche seiner Jacke und schoss ihm eine Kugel in den Leib. Das 9mm-Projektil drang unterhalb von Bibis Rippen ein, ließ die Leber platzen und trat durch das Gesäß wieder aus. Der Ganove sackte von dem Felsbrocken und blieb auf dem Rücken im Heidekraut liegen. Ich sprang hinterher und landete auf allen Vieren auf ihm. Er brüllte. Ich rannte zum Wagen. Ich sah nicht richtig und mir war schwindelig. Peter schlief wie ein Murmeltier. Ich nahm ihn über die Schulter und trug ihn fort. Unterdessen rannten die Brüder wie Kampfstiere durch das Dickicht. Die hat ihn umgelegt! Bleib du bei ihm! Nenes nahm die Verfolgung auf. Er sah die junge Frau nicht. Zweige peitschten ihm in die Augen. Aber er hörte, wie sie sich einen Weg durchs Gestrüpp bahnte. Noch im Laufen zog er seinen Revolver. Reiner Reflex. Schließlich wusste er, dass er sie auf keinen Fall umlegen durfte. Es war wichtig, sie zu schnappen, sie und das Kind. Da. Da war sie. Da bist du ja, Herrgott, noch mal. Was treibst du eigentlich? Seit 5 Minuten rufe ich schon nach dir. Wo ist das Mädchen? Hilf mir aufstehen. Die kleine Schlampe hat mir eine Kugel in die Brust gejagt. Endlose Landschaft. Der Wald lichtete sich, um einer sandigen Hügellandschaft zu weichen. Peter schlief tief und fest. Irgendwann dann ein Dorf. Vor dem Zeitungsladen war der François angeschlagen und Julies Foto war auf der Titelseite. Eilig ging sie die Hauptstraße hinunter. Ein paar Typen pfiffen mir nach. Aber keiner wunderte sich über das schlafende Kind in meinen Armen. Es fing an zu regnen. Und dann sah sie die Gendarmerie. Wie einfach wäre es gewesen, sich dort zu melden. Aber ich konnte nicht. Mein verdammtes Polizistentrauma. Also ging sie weiter. Plötzlich hielt ein Peugeot neben ihr. Steigen Sie ein! Nach Pithiviers? Ja, ich will nach Pithiviers! Im Blason du Roi ließ Thompson sich um 16 Uhr geduscht und glatt rasiert an der Bar nieder. Kalter Schweiß bedeckte seine Stirn. Die Krämpfe wollten einfach nicht aufhören. Mit besorgter Miene beugte sich der Barmann zu ihm. Der Killer widerstand dem Verlangen, ihm einfach die Halswirbel zu brechen. Ein Campari Soda mit viel Eis. Beim ersten Schluck schüttelte ihn der Brechreiz. Er stürzte zur Toilette und gab eine erstaunliche Menge sauren Magensaftes von sich. Dann kehrte er an die Bar zurück. Coco kam herein. Thompson blickte ihn erwartungsvoll an. Coco wird mir erzählen, wie sie gestorben sind. Dann werde ich mich besser fühlen. Keine Schmerzen mehr haben und essen können. Kommen Sie schnell. Raus zum Wagen. Draußen goss es in Strömen. Die beiden Männer rannten zu dem R16, stiegen ein. Nenez saß hinten. Ein Regenmantel hing ihm eigenartig über der Brust. Was ist los? Sind Sie verletzt? Wo ist Bibi? Bibi ist tot. Nenez hat eine Kugel in die Seite gekriegt, die aber wieder ausgetreten ist. Also nicht so schlimm. Aber das Mädchen und das Kind... Alles schiefgelaufen, diese Idioten. Was haben Sie mit Bibi gemacht? Es war nichts mehr zu machen. Nenez hat zu mir gesagt, ich soll ihm, wie man es bei einem Kanickel macht, das Genick brechen. Und dann haben wir ihn begraben. An Ort und Stelle? Ja, klar. So was Blödsinniges. Das Mädchen braucht die Bullen doch nur dahin führen. Die werden das Grab finden und ihr dann sofort glauben. So was Dämliches. Und was ist das? Die Tasche von der Schlampe. Hohlköpfe, die muss vernichtet werden. Ich nehme sie mit. Wir müssen abhauen. Wir sind extra hergekommen, um es Ihnen zu sagen. Wir hauen ab. Erst wenn ich es sage. Sie haben die Arbeit verpfuscht. Die Sache ist bloß in die Hose gegangen, weil das Mädchen nicht richtig betäubt war. Auf dem Rücksitz bewegte Nenez den Arm unter dem Regenmantel. Wahrscheinlich ein Revolver. Das ist Ihre Schuld. Wollen Sie hier etwa eine Schießerei veranstalten? Sie werden jetzt nach Hause fahren. Ich werde meinen Kunden kontaktieren. Spätestens morgen Abend lasse ich von mir hören. Sehen Sie? Jetzt lacht die Sonne wieder. Ihr Kind hat aber einen Schlaf, sagen Sie mal. Ist das Ihr Kind? Nein, er ist der Sohn meiner Chefin. Und Sie wollen nicht weiter als Pithiviers? Und Sie? Wollen Sie weiter? Ich halte da nur 5 Minuten, um meinen Kunden zu besuchen. Ich bin Verkäufer, wissen Sie. Und Sie? Wollen Sie weiter? Ich reise runter in den Süden. Das passt ja prima. Ich muss nämlich nach Sully. Ich legte ihm die Hand flach auf die Brust und streichelte über den Stoff. Er wurde rot wie rote Beete. Können wir nicht mal ein bisschen anhalten? Anhalten, ja. Sicher, doch. Warum? Na, warum wohl? Da, ein Feldweg. Ich stieg aus und entfernte mich ein bisschen vom Wagen. Der Typ beobachtete mich lüstern durch die Windschutzscheibe. Abrupt drehte ich mich um und winkte ihm. Schnell! Bringen Sie mir einen Wagen, aber schnell! Aber warum denn? Kommen Sie, eine Schlange! Sie ist noch da! Den Wagenheber schwenkend rannte er auf mich zu. Ich riss ihm das Ding aus der Hand und deutete auf ein Gebüsch. Als er sich darüber beugte, versetzte ich ihm einen kräftigen Schlag über den Schädel. Und dann noch einen, bis er sich nicht mehr rührte. Schwein. Scheißkerl. Und Ihre Verletzung? Ist gar nichts. Ganz sauber. Ist auch nicht das erste Mal. Das freut mich für Sie. Mein Kunde ist äußerst unzufrieden. Er kocht sogar vor Wut. Ich muss die Arbeit zu neuen Bedingungen fortsetzen. Haben Sie die Nachrichten gehört? Im Radio kam nichts. Eben. Das Mädchen ist also nicht zur Polizei gegangen. Die Kleine hat sich verzogen und ich muss sie töten. Gestern Nachmittag hat sie einen Autofahrer mit einem Wagenheber niedergeschlagen und ihm die Brieftasche und das Auto gestohlen. Es wurde leer und ohne einen Tropfen Benzin nördlich von Lyon gefunden. Woher haben Sie die Information? Mein Kunde hat sie direkt von der Polizei. Er hat ein paar Freunde dort. Er will, dass ich die Frau töte. Und dazu brauche ich einen Fahrer. Ich bin krank. Zahlt der Kunde immer noch 20 Riesen pro Kopf? So ist es. Gut, wir sind dabei. Nachdem ich den Peugeot zurückgelassen hatte, war ich mit Peter in den Armen noch 10, vielleicht 20 Kilometer querfeld einmarschiert. Im nächsten Dorf nahm ich mir ein Zimmer. Morgens um 6 wachte Peter nach 17 Stunden Schlaf auf. Er wollte natürlich, dass wir sofort zur Polizei gingen, der kleine Mistkerl. Polizei, Polizei, Polizei! Ich kann nicht zur Polizei gehen, weil ich Angst vor denen habe, verdammt! So, jetzt weißt du's. Warum? Ich bin mal Verbrecherin gewesen. Stimmt ja gar nicht. Doch, ich habe im Gefängnis gesessen. Warum? Ich bin eine Ausreißerin. Glaubst du mir? Natürlich. Genau wie der Geächtete im Fernsehen. Und jetzt musst du deine Unschuld beweisen. Oh, genau. Ich vertraue dir, Julie. Und wie willst du deine Unschuld beweisen? Wir werden zu deinem Onkel gehen. Und dem erkläre ich dann alles. Es wurde auch höchste Zeit, dass wir uns wieder auf den Weg machten. Durchs Fenster sah ich zwei Flicks vor der Tür des Gasthofs. Wir konnten oben ihr anhaltendes Geklingel hören. Also ab über die Hintertreppe nach draußen. Wir kamen an einer Straßenbiegung unterhalb des Hotels heraus, wo gerade ein Omnibus hielt. Im Bus schlief Julie ein und wachte erst an der Endstation wieder auf. In Bouet. Was hast du in dem Tabakladen da drüben gekauft? Was wohl? Zigaretten, Zeitungen, ein paar Michelin-Karten und einen Regenmantel für mich. Steht da was über uns drin? Nur über deinen Onkel, dass er sich Sorgen macht und so weiter. Lies vor! Zurzeit ist der Industrielle nicht zu erreichen. Er hat Paris verlassen, um sich den Medien im weiteren Verlauf der Ermittlungen zu entziehen. Selbstverständlich, der ist doch im Maurischen Turm. Sicherlich waren wir nicht weit von dem sagenhaften Haus auf dem Foto entfernt. Wir mussten dahin. In Gedanken sah ich bereits den dankbaren Onkel, der mich lobte, mir einen Delacroix schenkte und mich gerührt bat, zu seiner Rechten Platz zu nehmen, auf einem nebulösen, hoch über dem Massiv Central aufragenden Berg, fernab von den Menschen und der Welt. Was tun wir jetzt? Wo fahren wir hin? Wir fliehen zu Hartog, in sein schönes Haus im Gebirge. Dort kann uns niemand erwischen. Es stellte sich heraus, dass es noch ungefähr 60 Kilometer bis zum Canton d'Olierg, dem maurischen Turm, waren. Sie nahmen einen Bummelzug bis Montbrison. Von hier gab es nur noch Busverbindungen. Es war 2:30 nachmittags und glühend heiß. Überall Menschen, denn es war Markttag. Ist kein Fahrplan. Wo hält denn jetzt der verdammte Bus? Hält er jetzt hier oder auf der anderen Seite? Genau in diesem Moment fuhr ein schwarzer Simka an mir vorbei. Und durch das geöffnete hintere Fenster sah ich Coco, der mich anstarrte. Da ist sie, halt an! Thompson zog aus der Jacke eine halbautomatische SIG-Sportpistole. Da detonierte Kokos Schuss an seinem rechten Ohr. Dilettant. Die Kugel schlug in das Dach eines parkenden R4, um den Julie und Peter herumkamen. Ich fahre sie platt. Thompson sah Peters blasses Gesicht vor seiner Kimmel und drückte auf den Abzug. Und der Idioten Ines reißt das Lenkrad herum. Der Schuss ging unter Peters Ohr vorbei und der Simka schlitterte in den parkenden Renault. Sie besorgen einen neuen Wagen und warten am Boulevard an der Bar Tabak auf uns. Sie sind da wohl total durchgeknallt. Wollen Sie, dass wir alle geschnappt werden? Die Bar heißt Les Fleurs. Coco und ich werden Sie zu Fuß erledigen. Vergessen Sie meinen Koffer nicht. In einer Viertelstunde. Ich stürzte den wimmernden Peter fest an der Hand in das Kaufhaus Prisonique auf der anderen Straßenseite. Ich wollte zum Hinterausgang auf einen Platz hinaus, der von Menschen wimmelte. In der Menge verschwinden. Ein paar Meter vor dem Ausgang tauchte Coco auf. Ich machte kehrt. Auf der anderen Seite stand Thompson, die Pistole in der herabhängenden Hand auf den Boden gerichtet. Hilfe! Nora, Hilfe! Ich rannte weiter, lief im Zickzack durch alle Abteilungen, schubste Hausfrauen beiseite, riss Waren aus den Regalen. Einem Abteilungsleiter, der sich mir in den Weg stellte, rammte ich meinen Schädel gegen das Kinn, sodass er zusammenklappte. Mit verblüffender Geschwindigkeit verwandelte sich das ganze Geschäft in ein Irrenhaus. Immer mehr Leute begannen umherzurennen. Thompson hatte den Arm ausgestreckt. Sein Magen tat dermaßen weh, dass er glaubte, er würde aufreißen. Mädchen, jetzt habe ich dich im Visier. Thompson schoss ein zweites Mal in die tobende Menge. Getroffen. Der Kopf eines Kunden zerfetzt. Die Menschen waren völlig durchgedreht, liefen noch immer wie irre umher. Thompson sah Julie und Peter nicht mehr. Dann eröffnete Coco das Feuer. Alle werfen sich zu Boden, kriechen unter die Warentische. Mit ihren Körpern wollen sie ihre Kinder schützen. Was für ein Tumult, erregend. Den Mund voller Galle lachte Thompson sich schief. Coco hörte ihn herumballern und rannte schießend an den Spirituosen vorbei, als Julie vor ihm auftauchte. Ihr rechter Arm war blutüberströmt. Mit der linken schleuderte sie eine brennende Flasche Spiritus auf Coco. Während er umfiel, gab er einen Schuss ab. Die Kugel bohrte sich in die Decke. Und dann lag er in einer lodernden Lache. Kleine blaue Flammen züngelten über seine Hose. Aus dem Spirituosenregal purzelten Flaschen, zerplatzten rund um Coco. Und ein wahres Feuermeer breitete sich um ihn aus. Lauf vor, Peter, lauf vor! Ich entzündete eine Literflasche Alk und warf sie auf einen Tisch voller Pullover. Eine weitere Flasche warf ich aufs Geratewohl in die dichter werdenden Rauchschwaden. Die Türen des Kaufhauses zersplitterten unter dem Ansturm der fliehenden Menge. Ein gewaltiger Luftzug fegte durch das Chaos. Die Flammen schossen bis zur Decke hoch. Plötzlich standen wir draußen. Julie hielt den Regenmantel über ihren blutenden Arm. Sie zerrte Peter zu einem Deschwo, der mit laufendem Motor am Bordstein stand. Los, steig ein! Der gehört doch nicht uns! Mach schon, steig ein! Nenes hatte auf der Terrasse der Bar vor einem Bier gesessen. Auf dem Gehsteig stand ein Ford Capri, startbereit. Wo ist Coco? Haben Sie das Feuer gelegt? Die kleine Schlampe hat den Laden abgefackelt. Aber Coco! Da drin, ich hab ihn brennen sehen. Abhauen, wir müssen abhauen. Thompson war schon fast im Wagen, als Nenes ihn an der Schulter brutal zurückriss. Willst du dich doch überdrücken, Thompson? Und meinen Bruder zurücklassen? Mit aller Kraft verpasste der Killer ihm einen Tritt zwischen die Beine. Nenes krümmte sich vor Schmerz und griff ins Innere seiner Jacke. Zwei Handkantenschläge auf beide Seiten des Halses. Oh, er versucht nochmal, seine Waffe zu ziehen. Thompson brach ihm das Handgelenk. Dann stieg er in den Ford Capri und verschwand. Coco! Coco näherte sich schwankend und in Unterhosen der Bar, vor der sein Bruder auf dem Boden saß. Hinter ihm vier Polizisten mit gezückter Waffe. Dann ein Schuss. Zunächst in die Luft. Coco drehte sich um und schoss. Ein Gendarm fiel auf alle Viere. Nenes sah, dass sein Bruder wie eine Ähre umgemäht wurde. Er sah, wie die Kugeln aus Cocos Rücken heraustraten und wie dabei Muskel- und Gewebefetzen herausspritzten. Nenes seufzte. Zwei dicke Tränen quollen ihm aus den kleinen Augen. Er warf seine Waffe weg und wartete auf seine Festnahme, als der Wirt des Le Fleur auf den Gehweg trat und ihm den Inhalt seines Jagdgewehrs ins Ohr feuerte. Der maurische Turm hat überhaupt nichts von einem Turm. Vielmehr dehnte er sich über die ganze Fläche des Berges aus, ohne in die Höhe zu wachsen. Wir kamen nachts da hoch. Eine Art Tunnel führte in das Bauwerk. Da ist niemand. Los, geh da durch. Innen gelangten wir in eine Art Gewölbe. Hässliche Fliesen, Stühle, ein Küchentisch. Hallo? Ist hier jemand? Mir war hundeelend. Der Blutverlust, die Anstrengungen. Ich glaubte zu halluzinieren, als ich an den Tisch stieß. Er ging mir bis zum Kinn. Ich drehte mich um und wankte gegen einen Stuhl. Die Sitzfläche reichte mir bis an die Brust. Das ist das Schloss des Riesen! In dem Moment hörte ich in der hinteren Ecke ein Geräusch. Ich drehte mich um. Da stand Fuentes. Nein, das ist nicht das Schloss des Riesen. Es ist meins. Eine Laune. Man vergisst so leicht, wie es ist, ein Kind zu sein. Hier erinnert man sich wieder, wie es ist, 1,20 Meter groß zu sein. Entsetzt riss Julie die Augen auf. Dann fiel sie in Ohnmacht. Ach, verdammt, die Uhr ist stehen geblieben. Die Sonne schien Thompson durch die Windschutzscheibe voll ins Gesicht. Seit Jahren hatte er nicht mehr so lange geschlafen. Er ließ den Wagen auf dem Waldweg stehen und schlug sich in die Büsche. Ich muss irgendwas essen. Schon bei dem Gedanken drehte sich ihm der Magen um. Ich müsste in eine Stadt zu einem Arzt. Unmöglich. Überall werden sie Ausschau halten nach den Tätern des Blutbads von Montbrison. Thompson ging zu einem Bach, legte sich auf den Bauch, um zu trinken. Gerade als er seine Lippen dem sprudelnden Wasser näherte, spritzte Bach abwärts etwas auf und schoss wie ein grauer Blitz auf ihn zu. Thompsons Arm schnellte vor. Eine Forelle. Der Fisch zappelte in seiner Hand, öffnete und schloss zuckend das Maul. Interessant. Der Killer drückte mit beiden Daumen den Kopf des Tieres grob nach hinten. Die Forelle wehrte sich noch heftiger. Thompson verstärkte den Druck. Man spürt, wie die Wirbelsäule bricht. Interessant, dieses Glücksgefühl. Mit den Fingern riss er der Forelle den Bauch auf. Fieberhaft schluckte er das Fleisch hinunter. Ach, fad und hart. Wie bei einem rohen Weichtier. Der Brechreiz packte ihn erst 20 Minuten später. Thompson wartete, bis die Krämpfe vorbei waren. Dann legte er sich wieder am Bach auf die Lauer. Und während des Wartens... Es gibt ja noch andere Tiere. Vögel. Kaninchen. In seinem ganzen Leben hatte Thompson noch nie gejagt. Aber ein Tier fangen und es kaputt machen. Ja, vielleicht ist es nur eine Notlösung, um meine Appetitlosigkeit zu bekämpfen, aber es ist eine Möglichkeit zu überleben. Zumindest eine Weile. Ja. Wie geht es Ihnen, Mademoiselle Julie? Sie? Sie Mörder! Wo ist Peter? Draußen. Er spielt. Es geht ihm gut. Ich bin kein Mörder. Sie haben nichts zu befürchten. Ich bin völlig fertig. Wenigstens haben Sie kein Fieber mehr. Als ich das erste Mal zu mir kam, lag ich in einem Bett. Und für einen Test, der Mann, der Hardog in seiner Garage niedergeschlagen hatte, saß neben mir. Eine elastische Binde umschnürte den Bizeps meines rechten Armes. Wissen Sie, dass man mit einer eingekerbten Kugel auf Sie geschossen hat? Ein Splitter davon war drin geblieben. Ich habe ihn rausgeholt. Die anderen sind glatt durchgegangen. Welcher Schweinehund hat das getan? Thompson. Das wissen Sie doch genau. Sicher. Peter hat es mir erklärt. Der Boss von den Killern, nicht wahr? Wie lange bin ich schon hier? Eine Woche. Verdammt! Der Böse in der Geschichte bin nicht ich, Julie. Und Sie sind es auch nicht nach dem, was Peter sagt. Aber von seiner Geschichte habe ich nicht allzu viel verstanden. Erzählen Sie es doch mal. Das tat ich. Alles von Anfang an bis zu der Nacht, als wir den maurischen Turm erreichten, wo ich ohnmächtig zusammengebrochen war. Das hier ist mein Zuhause. Es hat noch nie Hattok gehört. Und er hat es auch nicht gebaut. Aber er hat Fotos davon gemacht und sie seinen Präsentationsmappen beigelegt. Der dreckige Hund. Morgen werde ich hinuntersteigen und zu den Flicks gehen. Ich werde Sie begleiten. Ich habe keine Angst mehr, zu den Bullen zu gehen. Sie wollen ein Killer sein? Oh, es ist zum Kotzen. Der Coup ist mein Werk. Genial durchdacht. Und Sie haben alles versaut. Monatelang habe ich mich mit lauter Krüppeln und Verkorksten umgeben, bis es endlich nur zu normal erschien, dass diese Bekloppte mit dem Balg abhaut, es erhängt und dann sich selbst erhängt. Verdammt! Und dann wird diese tolle Inszenierung von einer Niete verpfuscht. Wutentbrannt blickte Hartog Thompson an. Dieser Mann war am Ende, dachte er. Die Wangen unter seinem Bart waren hohl, seine Augen eingesunken und rot, sein Teint grau. Ich werde sie töten. Ich will sie töten, auch wenn es das Letzte ist, was ich tun werde. Ich brauche Informationen. Ich habe Ihnen alle Informationen gegeben, die Sie brauchen. Gehen Sie. Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Es geht um eine architektonische Frage. Ein Foto in der Handtasche des Mädchens. Eine Art Labyrinth. Im Massiv Central, der Rest der Anschrift war verwischt. Warum bist du so früh auf? Heute ist doch der letzte Tag. Wir fahren wieder heim und wo soll ich dann Bogen schießen? Okay, ich mache uns Frühstück. Geh du so lange spielen, aber komm, wenn ich dich rufe, ja? Natürlich kam er nicht, als ich ihn rief, dieser Bengel. Ich öffnete ein Küchenfenster und schaute hinaus, konnte ihn aber auf dem Plateau nicht entdecken. Offenbar war er über den Bergkamm hinausgelaufen. In einer bewaldeten Schlucht unterhalb des Plateaus verlief ein lehmiger Feldweg. Dort war der Fiat stecken geblieben, den Hartog und Thompson versuchten, aus dem Morast zu schieben. Durch die Tannenzweige konnte Peter das Fahrzeug und die zwei Männer nur schlecht erkennen. Auf Indianerart pirschte er sich an sie heran. Ich hatte gerade eine Tasse Kaffee getrunken. Da hörte ich den ersten Schuss. Ich rannte zu Fuentes und weckte ihn. Schnell, kommen Sie! Wo ist Ihr Gewehr? Sie greifen an! Während Hartog Tannenzweige unter die Reifen des Fiat schob, baute Thompson sein Repetiergewehr zusammen. Das Magazin ist voll. Mit der Büchse in der Hand drehte er sich um und entdeckte keine 50 Meter von sich entfernt, zwischen den Ästen und dicht am Boden, Peters Gesicht. Der Killer zitterte. Anlegen. Abdrücken. In seinem Magen kam es zu einer starken Blutung. Und statt präzise im Gesicht des Kindes zu landen, riss die Kugel Peter ein Ohr weg. Der Junge rannte so schnell er konnte den Hang hinauf und presste dabei seinen Bogen und die Pfeile an sich. Thompson feuerte fast sein ganzes Magazin auf ihn ab. Peter wurde nicht getroffen. Jämmerlich. Ja, Der Killer krümmte sich vor Schmerzen. Er spuckte mit Galle vermischten Blutschaum auf sein Gewehr. Du blödes Arschloch. Doch Thompson hörte ihn nicht einmal. Er stürzte geradewegs ins Unterholz. Sein zähflüssiger, rosafarbener Geifer blieb in widerlichen langen Fäden hinter ihm in den Zweigen hängen. Ich lief wieder in die Küche, gefolgt von Fuentes mit seiner Schrotflinte. Durch das Fenster sah ich Peter auf uns zustürmen. Seine rechte Gesichtshälfte war voller Blut. Ich griff mir ein Tranchiermesser. Hilfe! Hilfe! Das ist Thompson! Das ist Herr Tock. Fuentes zerschlug mit dem Lauf seines Gewehrs das Fenster. Hartog warf sich flach auf den Bauch. Passen Sie auf! Thompson verschwindet aus dem Blickfeld! Peter kam direkt auf die Küche zu. Dann rutschte er aus und fiel hin. In dem Moment erwischte Fuentes Hartog. Ich rannte hinaus zu Peter. Er lag zappelnd auf dem Boden, Pfeil und Bogen an sich gedrückt. Ich griff mir den Jungen und hechtete mit ihm ins Haus. Lauf weg und versteck dich! Schnell! Trotz der zertrümmerten Schulter gelang es Hartog, sich wieder aufzurappeln. In seiner Linken, den Arminius, folgte er Thompson zum toten Winkel des Hauses. Der Killer hatte gerade ein Fenster eingeschlagen und sich ins Innere gezwängt. Als ich wieder in die Küche kam, war Fuentes verschwunden. Er war in seinem Zimmer, wo die Munition lag, und lud gerade nach, als Thompson im Türrahmen auftauchte. Thompson ging auf die Knie und zerschmetterte Fuentes das Schienbein mit einer Kugel. Lassen Sie die Knarre fallen! Wo sind die Frau und der Junge? Fuentes schüttelte den Kopf. Thompson schoss ihm eine Kugel in den rechten Ellenbogen. Machen Sie keinen Scheiß. Mit dem linken Daumen drückte Fuentes auf den Abzug. Das Schrot peitschte über den Boden und riss Thompson den rechten Fuß weg. Der Killer hätte fast sein Repetiergewehr losgelassen, fing es gerade noch mit einer Hand auf. Mit der anderen hielt er sich am Türrahmen fest. Fassungslos und schwankend starrte er ungläubig auf seinen völlig zermalmten und zerfetzten Fuß. Ich hätte ihm nichts getan. Es geht mir nur um die Kleine und das Kind. Die muss ich unbedingt töten. Das können Sie nicht verstehen. Thompsons dritte Kugel durchschlug den Magen des Verwundeten. In dem Moment erreichte ich das Zimmer von Fuentes und rammte Thompson mein Tranchiermesser in die Niere. Die Klinge blieb in seinem Rücken stecken. Fuentes lag blutüberströmt auf dem Boden und gab kein Lebenszeichen von sich. Thompson drehte sich um. Er nahm sein Gewehr wie eine Krücke und stützte sich darauf. Ich ergriff die Flucht. Ich werde dich töten, du Schlampe. Thompson brachte das mit Erde beschmutzte Gewehr in Anschlag und humpelte auf seinen Stumpf auftretend hinter Julie her. Ich stürzte eine Treppe hoch und gelangte ins Freie auf eine Terrasse. Verdammt, dort gab es keinen Ausgang. Und dann sah ich Hartog auf der gegenüberliegenden Terrasse. Er hob seinen Revolver und schoss. Diesmal war mein anderer Arm dran. Ich fuhr herum und fiel die Treppe hinunter. Unten sah Thompson die junge Frau, die ihm so viel Leid angetan hatte, am Fuße der Treppe landen. Er legte an, zielte auf das Herz und drückte ab. Doch der Lauf seiner Waffe war voller Erde. Die Waffe explodierte. Und die Explosion riss dem Killer beide Hände und den Kiefer weg. Er fiel auf die Nase, tot. Onkel Gerard! Hartog sah den Jungen keine 10 Meter von sich entfernt. Er konnte ein Zittern nicht unterdrücken. Er hob den Arminius und zielte. Altes Arschloch, sagte das Kind, als es seinem Onkel einen Pfeil ins Gesicht jagte. Da das Geschoss ohne Fiederung schlecht austariert war, erreichte es sein Ziel quer und traf Hartog in die Augen. Verdutzt machte der Rotschopf einen kleinen Satz rückwärts. Er kippte nach hinten. Dann schlug er mit dem Kopf voraus auf den 3 Meter tiefer gelegenen Brennofen. Die Haube des Ofens gab nach und Hartog stürzte in die Glut, wo seine Haare und seine Kleidung sofort Feuer fingen. Für einen kurzen Moment rumorte es noch, dann rührte sich nichts mehr. Du bist nicht tot, nur verletzt. Komm an meine arme Kleine. Du bist doch nicht tot. Die Gangster sind tot. Du nicht. Ich geh wieder raus, Indianer spielen. T. Tödliche Luftschlösser von Jean-Patrick Manchette. Aus dem Französischen von Stefan Linster. Mit Anja Laïs als Julie, Udo Schenk als Thompson, Oskar Köppen als Peter, Simon Rühhack als Hartog. Sowie Daniel Berger, Paul Fasnacht, Andreas Grötzinger, Jochen Langner, Max Richter, Ralf Richter und Wolfram Koch als Erzähler. Technische Realisation Gertrud Melcher und Gabriele Neugroda. Regieassistenz Claudia Katanik. Hörspielbearbeitung und Regie Annette Berger. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2007.